Frucht gewonnen aus mir. Und mich nicht gemacht zu einer Mutter. Selber zum Mann, spar ich den Esel, der sich erschlug.